Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen, unglaublich ausgeruhten und überaus gut gelaunten Folge des Newsbildcasters Podcast. Ich komme aus dem Urlaub, merkt man vielleicht. Ach so, du hast aber jetzt schon wieder eine Woche gearbeitet. Ja, aber das hält immer noch nach. Eklig. Hält immer noch bei. Außerdem habe ich jetzt muss ich mal mit deinem Chef reden, dass du nicht mehr frei kriegst. Das ist ja. Außerdem habe ich jetzt 4 Tage frei wegen diesem Karneval. Ja. Womit ich ja ultra viel zu tun habe. Ja, du hast ja gar nicht, du musst ja am Wagen mitfahren. Ja, stimmt. Ich habe gar nicht frei, ich muss am Wagen mitfahren und Doppelkorn-Eistee aus 200 Liter Kanistern saufen. So funktioniert das. Das wird morgen geguckt, wer am schnellsten 10 Bier trinken kann und wer gewinnt, fährt. Ja. Läuft doch immer so, oder? Ja, läuft. Also auch wenn man irgendwo hinfährt, so. Ja, beim Karneval ist aber, da kann ja eigentlich auch nichts passieren, die fahren ja Schrittgeschwindigkeit. Ja, Schrittgeschwindigkeit und da sind ja auch überall Ordner und eine Gasse. Ja, so. Das ist ja im Prinzip auch abgesperrt, das ist ja keine normale Verkehrsbedingung, außer die Kinder, die da vor den Wagen rennen und noch so komische Billigbonbons aufnehmen. Ja, so ein Sparkassenbonbon. Das hat sich gewandelt, also früher, als ich Kind war, wurde da schon durchaus noch geiles Zeug geworfen so und irgendwann haben die Leute nur noch billig gekauft. Also ich war bestimmt 15 Jahre nicht mehr auf dem Karnevalsumzug. Ich als jemand, der auf dem Dorf aufgewachsen bin, war natürlich dann noch in der Jugend öfter da, weil da gab es halt leicht günstig Alkohol abzustauben. Kostenlos. Aber da wollten wir ja schon mal so eine Grundlage schaffen. Da wurde aber nichts mehr geschmissen, was gut war. Und ich weiß noch, als Kind habe ich immer so Tüten nach Hause geschleppt. Quasi wie so Halloween. Ja. Nur, dass ich nicht an den Häusern vorbei, sondern der Zug ist an mir vorbeigefahren. Ja, stimmt. Das weiß ich auch noch. Da gab es dann immer allerlei Süßigkeiten, ja. Ja, und zwar auch echt gute damals an. Heute ist nur noch Schund. Mhm. Ja gut, irgendwo muss ja eingespart werden, wenn der, weißt du, die 23 Milliarden vom Bund kommen ja nicht von ungefähr. Da muss man ja schon mal ein bisschen auch mal nur im Lidl die Süßigkeiten kaufen und nicht immer nur im Edeka. Lidl gibt da auch fast nur noch Mackensüßigkeiten. Keine Ahnung, ich gehe nicht oft in Lidl. Ja, aber ist ja im Aldi auch nicht anders. In Penny. Nee. Netto. Netto. Oder ein anderer Markendiscount. Ja, aber Lidl und Aldi haben doch immer mehr Markendinger im Sortiment, um die Leute ins Geschäft zu locken. Okay. Für die Leute, die Nutella mit Red Bull, für die Leute, die Kinderriegel in Nutella stippen und mit Red Bull runterspülen, die sind, oder mit Cola wahlweise, also Coca-Cola, die sind, kommen im Aldi gut klar. Gibt doch bestimmt auch so ein Mischgetränk mit Coca-Cola und Red Bull so ineinander. Und dann noch ein bisschen Jägermeister dabei. Ja, kann sein. Wird sicher der eine oder andere jetzt an Karneval zu sich nehmen. Was bestimmt auch unheimlich gut mit Cola oder Red Bull schmeckt, ist der Whisky der heutigen Folge. Ein absolutes Highlight, das mein Schatz mir da geschenkt hat. Läuft da was mit dir und dem Olaf? Ja, nee, ist gerade der Kommentar, den wir zusammen hier zu diesem Whisky aufgeschlossen haben. Mhm. Ja, und zwar hat der Olaf, wer auch sonst, uns, wird schon so ein bisschen Running Gag, oder? Ja, aber nicht zu unseren Lasten. Kommt uns ja zugute, der Running Gag. Also von daher. Auf jeden Fall hat er uns ein Whisky-Pröblein geschickt, und zwar abgefüllt von Chieftain. Und das ist ein Bunner Heaven. Ja, von Ian McLeod. Ach so, Ian McLeod, aber in der Chieftain-Serie. Ja. Und ein Bunner Heaven im German Oak Cask gefinished. Das war sehr viel. Das ist ganz exklusiv, meine Damen und Herren. Da gibt es nur 531 Flaschen und wir haben dann Sample von einer von 531 Flaschen. Wahnsinn. Ich würde auch sagen, das ist jetzt mal ein kleiner Applaus wert. Ja. Soll ich den einspielen nachher oder machen? Nö, mehr klatschen. Achso, mehr klatschen. Hier wird live geklatscht. Wir brauchen uns ja nicht zu verstecken. Bei uns ist alles authentisch. Ja. Oh Gott. Von 97 bis 2012 im Fass 58,3%. Wir riechen mal rein. Ja. Ja, schlank. Aber wir haben den Jena Holzbock überlebt. Wir kommen mit allem Kommt klar. Kommt nichts mehr, was mehr Alkohol haben kann. Also wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Nächste Woche, Ethanol. Ethanol, aus der Apotheke. Alles riecht bei mir gerade nach Orange, weil ich eben mit Orangen gearbeitet habe. Deswegen muss ich mal gucken. Jo, du faule Orange. Sag mal, du faule Apfel. Ne, wie sagt man das denn? Syrer? Hat ja keiner verstanden. Doch, hat jeder verstanden. Wir wollten nur deinen Rassismus nicht damit tolerieren, dass wir da uns auch noch eine Reaktion drauf abbringen. Oh, oh. Newsbitcast ist ab der 160. Folge jetzt... der PC-Podcast. Ich dachte jetzt authentisch und auch noch politisch korrekt. So, genug dem Firlefanz. Warte. Mein Kopf spinnt jetzt ganz viel mit PC-Gags rum. Also die irgendwie die Political Correctness mit dem Personal Computer Know-how zusammenbringen. Da ist irgendwo ein ganz, ganz geiler Gag mit Motherboard. Ich weiß es noch nicht welcher. Ich arbeite noch dran. Auch vor allem Motherboard kann ja auch Mother und Board heißen. Also, weißt du? Naja, lassen wir das. Anstatt Motherboard, Wasserboard, Waterboarding. Da sind wir schon wieder beim Thema. Kann man Waterboarding eigentlich auch mit Whisky machen? Boah, weg. Ja, was riechen wir denn hier, wenn wir hier hineinriechen? Natürlich ein bisschen Rauch auf jeden Fall. Ja, denn er ist ja peated. Das zeichnet, glaube ich, diese Chieftains-Serie aus, wenn ich das hier richtig interpretiere. Nee, ich glaube nicht, weil Chieftains ist eigentlich schon, gibt es mehrere unterschiedliche Abfüllungen. Dann nehme ich alles zurück. Ah, 14 Jahre alt, haben wir das erwähnt? Haben wir das erwähnt? Ich habe, glaube ich, die Jahreszahlen gesagt. Und unsere Zuhörer können ja wahnsinnig gut rechnen. Ja, das sind ja auch alles Whisky-intellektuelle Leute wie wir. Wir hören aus unseren Geschmacksnotizen im Prinzip auch raus, wie alt der Whisky ist. Das ist ganz, eigentlich nicht mehr... Ja, guter Whisky, schön war's. Nette Folge, bis zum nächsten Mal. Wir müssen jetzt seriös sein. Wir sind ja jetzt immer sonntags auf dieser Whisky-Experts-Seite gelistet. Da müssen die Leute erwarten schon irgendwie Expertise und nicht nur Unterhaltung. Ja, vielleicht sollten die sich mal ein bisschen mehr auf Unterhaltung ausrichten und uns als Flagship irgendwo vorne drauf platzieren. Ja, stimmt auch wieder. Ich nehme mich da hier nicht zurück. Ich hole mich hier nicht zurück. Ich habe tatsächlich so... Ich weiß nicht, ob das so... meine Hände sind aber doch so Zitrusfrucht. So ein bisschen so süßliche oder so süße Orange auch so. Ja, so... Aber schon nicht kandiert, aber so eingelegt süßlich, würde ich sagen. Also so einen guten alten Dosenpfirsich. Die berühmte Zitrusfrucht Pfirsich. Ja. Kursiert doch gerade dieser eine Tweet im Netz. Welches Kleid diese Farbe hat? Welche Farbe das Kleid hat? Nee, okay. Der Apfel schmeckt nach Eistee, sprach Kevin, als er in den Pfirsich biss. Alpha Kevin. Ja, also auf jeden Fall so leichter Torf, so ein bisschen süß, orangig, Zitrus. Ja, und ich finde tatsächlich, riecht so ein bisschen wie säuerlich. Also nicht schlecht gemeint jetzt, als wäre da so eine feine Säure mit dran, so ein bisschen. Also durchaus. Na gut, aber so eine, ja. Ja, so eine Zitrusfrucht hat Säure. Zitrussäure, ja. Also es ist nicht, was ich ja sonst im Whisky öfter mal hab, diese, was so, irgendwie dieses Essigmäßige, das ist es nicht. Nee. Im Whisky? Meinst du? Ja, habe ich tatsächlich Wein? Auch gern mal in so... Es hat nicht Wein, aber ein Weinfehler. Ein Weinfehler, deswegen bin ich da immer sehr negativ behaftet. Der wird aber öfter mal auch als, weiß ich nicht, positiver Geruch in so Sherry-Fassabfüllungen wahrgenommen. Von mir halt nicht, weil bäh. Du stellst natürlich die Frage, ist die deutsche Eiche, steckt die hier drin? Ich weiß nicht. German Oak Finish? Ich habe jetzt noch nie so explizit an deutscher Eiche gerochen, muss ich sagen. Ich bin zwar auf dem Weg in den Urlaub durch den Spessart gefahren, aber... Zimt ist damit dran. Und jetzt pass auf, Zimt. Ich hole aber aus. Kennst du noch, ich fand die mega eklig und das erinnert mich aber vom Geruch her dran. Es gab doch mal so Zimt Kaugummis oder irgendwie so Big Red oder so, weißt du, was ich meine? Ja, super eklig. Die haben aber, glaube ich, so gerochen. Also in meiner Erinnerung ruft das gerade irgendwie so vor. Ich fand die auch mega eklig. Ich finde das gerade nicht eklig, aber weil die der Zimt steht nicht so für sich, sondern ist irgendwie so eingebunden. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir probieren mal. Ja. 58%, ich erwarte ein Feuerwerk im Mund. Ja. Mhm. Am Anfang fand ich unheimlich zitronisch. Mhm. Orangisch. Schon süß. Ja, so süß, auch, orangisch. Ne? Mhm. Dann kam das, ging das weg und dann kam der Torf oder diese metallische Jod-Torf Geschmack. Und dann hinten raus kam so eine unheimliche Fülle und Cremigkeit, Öligkeit. Mhm. Vielleicht sogar so ein bisschen Toffee, also, oder so weiß nicht, so Haselnussöl. Haselnuss ist eine gute... Ja, so, aber so ölig. Haselnussöl-Zeug. Gut, Nüsse haben wir eh mal viel. Von daher, also, so wenn du halt so ein bisschen Haselnüsse mit Schalen isst und langsam kaust und dann so nur die so langsam, ja. Also so die Reste, auf denen so kaust und die so langsam sich im Mund zersetzen, sag ich mal. Ich habe vor allen Dingen auch gemerkt, dass ich mir gestern den Gaumen verbrannt habe. Okay, ja. Spürt man dann bei 60% Alkohol doch recht deutlich erstmal. Jetzt nochmal viel süßer im Geruch. Auch so, also so schon so so Honig. So. Oder so karamellisiert. Ich finde diese irgendwie. Säure, diese bisschen Säure ist weggegangen. Mhm. Ist so ein bisschen runder. Aber ich finde gleichzeitig auch so ein bisschen trockener. Mir kommt der jetzt trockener vor. Ja, doch, ich finde, es ist so ein bisschen wie so Karamell oder so Mischung aus Rohrzucker und Orange, so, oder wie, keine Ahnung, ich weiß ja, es nicht. Ja, wobei ich finde, ich habe die, ja, dieses leicht nussige, also ich finde auch Nussschalen da, also ja. Die Haut, Nusshaut, nicht Schalen, sondern Nusshaut irgendwie. Gut, ich finde aber, also ich finde auch, wenn du so Rohrzucker oder so riechst, der hat auch immer so ein bisschen nicht so nussig, aber so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, erdig ist auch nicht das richtige Wort. Kräftig. Anders. Anders halt. Ich nehme mal noch mal einen Schluck. Ja. Jetzt ein ganz anderes Mundgefühl. Ich habe jetzt die Schärfe vom Alkohol viel deutlicher hinten nochmal wahrgenommen. Echt? Ich gar nicht. Aber eben habe ich halt vorne am Gaumen, oder ich habe mich halt relativ im vorderen Teil vom Gaumen gestern verbrannt. Pizza natürlich. Ja, natürlich. War aber lecker. Habe ich jetzt hinten mehr wahrgenommen. Ich finde, also ich habe mich ein bisschen besser an den Alkohol gewöhnt und ich habe wirklich sehr viel süß, also Honig, vielleicht sogar so ein bisschen Toffee, ja, karamellig nicht, aber so, ja, schon so cremig und so Trockenfrucht, vielleicht so, ja, so ein bisschen so Orangenmarmelade-mäßig, so. Mhm. Ja. Und hinten raus kommt aber schon, also jetzt, ja, so kommt schon so Holzton und auch natürlich alles umsäuselt mit so ein bisschen Rauch. Ja, also ich finde das schon, den nehme ich jetzt, also nicht den Rauch an für sich, sondern so ein bisschen dieses Jodige, leicht medizinische, so das habe ich gerade jetzt im Abgang noch mal stärker drin als eben. Und der ist auch sehr lang einfach. Also ich finde es sehr, sehr gut. Gutes Tröpfchen. Ja. Durchaus. Sag mal noch ein paar Tropfen Wasser hier. Ich mach mal hier noch so ein Tröbbelchen Wasser rein. Ich finde, jetzt hat er so eine gewisse Salzigkeit. Ja, und der Rauch kommt viel mehr, finde ich. Viel mehr so rauchig, mineralisch, salzig, Metallen. Ja. Wobei ich finde, die Süße ist schon immer noch da unterliegend. Der wirkt jetzt so ein bisschen, ich will es mal gerade aufgeschlüsselt nennen, so. Irgendwie wirkt der gerade viel klarer in seine Einzelteile zerlegt als vorher. Ja, du hast so Bob, ja, ja, ja. So nebeneinander die Gerichte stehen. Ja, ja, viel, ja, aufgeschlüsselter eben war. Ja, du hast so in der einen Ecke so süß ganz gut, und, muss ich sagen. Ja. Schon auch noch immer dieses Honig und auch die Orange. Orange ist sehr deutlich. Zimt finde ich auch immer noch drin. Zimt und dann ja so mineralisch, metallisch, salzig. Ja. Probier nochmal. Geschmack muss ich sagen, nicht viel anders, aber der Alkohol ein bisschen nach hinten gesetzt und deswegen ja, haben die anderen Geschmäcker ein bisschen mehr Raum. Tut dem auf jeden Fall gut. Ja. Also habe ich auch so empfunden. Ich habe jetzt, kann natürlich trotz allem auch die Gewöhnung sein, so irrsinnig viel Wasser haben wir jetzt ja nicht reingemacht, aber den Alkohol auch weniger wahrgenommen und dadurch einfach mehr vom Geschmacksverlauf gehabt. Der hat sich jetzt nicht so großartig verändert, aber war jetzt einfach irgendwie ein gutes Stück eleganter, fand ich. Eben war der so ein bisschen mit der Brechstange so, zusammen mit dem Alkohol, so kam es mir einfach eben auch vor. Und jetzt habe ich das irgendwie so ein bisschen eleganter durch meinen Mund wandern gefühlt, um es mal. Ja, tatsächlich mal was, was mir persönlich besser mit bisschen Wasser. Haben wir das nicht bei dem Port Charlotte auch schon erzählt? Echt? Ich weiß nicht. Ich glaube, ja, wir haben das in der letzten Folge beim Port Charlotte auch. Ich muss gerade auch dran denken, da haben wir auch gesagt, seit länger mal ein Whisky, wo der war, das Wasser nicht oder dazu beiträgt, den Whisky besser zu machen. Ja, aber ist schön. Sonst bin ich ja da immer ein bisschen kritisch, muss ich sagen, weil oft verliert es dann irgendwie was oder es kommt mir schärfer vor tatsächlich, obwohl es ja eigentlich verdünnt ist. Passiert tatsächlich manchmal, ja. Ja. Verstehe ich auch nicht so ganz, warum das ist, aber naja. Man ist ja auch kein Spezialist. Eben. Sonst würden wir ja einen Whisky-Podcast machen. Eben. Machen aber nur eine große, blödsinnige Unterhaltungsschoff. Schoff? Ja, Schoff. Ah. Ich dachte Schorf. Schorf. Mhm. Unterhaltungsschorf. Heute ist wieder so wunderbar. Ein bisschen am Rande des. Ja, ist auch Karneval. Ach so, ja, stimmt. Du darf mal alles. Naja, gut. Ja. Was sagst du so im Fazit? Zum Whisky? Nee, zum Karneval. Ja, finde ich verzichtbar. Und zum Whisky? Ach so. Nee, ja. Jetzt gibst du dir eine kleine spontane Denkaufgabe. Ich dachte, ich soll erst was zum Whisky sagen. Ja. Ist schon denken genug. Das musst du aber so verpacken, als wäre es eine Büttenrede. Nee. Jetzt irgendwelche Reime hier raushauen, ist schwierig. Ich finde den nicht schlecht. Also ich finde, ich weiß auch nicht, normalerweise vergleiche ich mir nicht so krass, aber letzte Woche der Port Charlotte hat mich irgendwie mehr gecatcht. Den fand ich vorletzte Woche sogar schon. Aber ja, der hat mich mehr abgeholt. Den finde ich jetzt lecker hier, aber nicht so, dass er mich so wirklich, ja, dass ich denke so, ja, das ist es. Ja. Schon gut, aber nicht so, boah. Ja, ich finde auch, es ist ein guter, irgendwie, ja, guter Mittelklasse-Geschmack. So. Also ich weiß nicht, ist so nichts, was so heraussticht, wo du denkst. Aber es ist ein guter Trinkwhisky. Also kannst du so am Abend ein Glas trinken und der tut dir nichts, aber ja. Da stört nichts, da hat nichts Kanten, aber ja, der ist lecker. Ich habe jetzt gerade noch mal einen kleinen Schluck genommen. Der ist einfach, der schmeckt schon gut. Ja. Aber der begeistert mich nicht komplett. Ja, genau. Das ist vielleicht ein gutes Gutes Wort. Der ist sehr lecker, aber er begeistert nicht. Ja. So sieht's aus. Ja, gibt's sonst noch was zum Whisky? Nee, ich glaube nicht. Wir Danke nochmal. Relativ lang, glaube ich, schon dran für unsere Verhältnisse. Stimmt. Weil wir auch rumgeblödelt haben am Anfang. Geblödelt, du. Ja, vielen Dank nochmal, Olaf. Ja, auf jeden Fall. Trotzdem natürlich vielen Dank. Ja, jetzt haben wir uns ja schon 2 Wochen nicht gesehen. Weil ich war ja on vacation, war ich ja. Und du, Aber echt 2? Ja. Ich war letzte Woche weg und diese Woche arbeiten. Stimmt, ja. Ja. Richtig, ja, tatsächlich. Kommt das hin. Was ist denn so passiert in Trier? Karneval ist ausgebrochen. Ja, tatsächlich haben wir schon vor 12 Tagen die letzte Folge veröffentlicht. Ja. Ich habe gedacht, es wäre noch nicht so lang. Ach, die Zeit verrennt wie im Flug. Im Frühling. Ist schon Frühling? Nee. Gestern war Sturm. Egal. Aber heute war wirklich schön. Ja. Aber lass uns nicht übers Wetter reden. Darüber spricht man nicht. Das ist ein belangloses Thema. Wir machen hier kein Smalltalk. Wir machen intellektuelle Unterhaltung mit High-Class-Scotch. Hört ihr das Kaminfeuer im Hintergrund? Hört ihr es? Mhm. Ja, ich habe aus Quellen gehört, die Vorstellung, die wir tatsächlich erzeugen, bei manchen Zuhörern ist ja trotzdem, dass wir irgendwo so sitzen mit so einem Glas in so einer Bibliothek und... Wer hat dir das denn erzählt? Ja, das kommt so ein bisschen rüber scheinbar, wenn man uns nicht kennt und das hört. Was ist das für Quatsch? Ja. Habe ich dann ja auch gesagt. Ich habe die Illusion ja dann mit der Brechstange eingerissen. Ich habe erzählt, ja, neulich kam mir Tobi in Schafklamotten und ich war an dem Tag auch noch nicht duschen. Da ist man froh, wenn er Whisky-Fassstärke hat. Ja, auf jeden Fall. Aha, irgendwie leicht milchige, käseartige Noten hier. Ja, nee, natürlich haben wir hier extra einen von einem Bibliothekar gepflegten Raum. Der, richtig. Da steht auch nicht alles im im Regal an Büchern. Also nicht jetzt so Schundliteratur wie Goethe. Nee, das ist uns so trivial. Schon, da muss schon auch mal so ein bisschen Charlotte Roach drinstehen. Genau. Ja. Geht ja auch um Getränke. Das sind ja auch Feuchtgebiete im Glas. Boah. Ha. Heieiei. Heieiei. Ja, was passiert so in Trier? Ich will nicht schon wieder von einem Kinofilm erzählen. Weil Ach so, sonst reden wir, wir haben die letzten 2 Wochen schon so viel über Kino geredet. Stimmt. Aber ich kann so viel dazu sagen, guckt euch Fences an, liebe Leute. Ein sehr, sehr guter Film. Ah ja, steht auch noch auf der To-Watch-List für mich. Ja. Ja, ach, sag doch einfach kurz wenigstens, worum es geht. Okay. Es ist die filmische Umsetzung von und mit Denzel Washington. Also er hat auch Regie geführt und spielt die Hauptrolle eines recht bekannten Theaterstücks aus den 80ern, spielt aber in den 50ern und handelt von einem Schwarzen und quasi so seiner Familie. Und ja, so den ganzen... Naja, man findet ganz, ganz viele Themen da drin. Also Beziehung oder Ehe, Erziehung. Aber also er ist halt einfach der Hauptcharakter. Der Troy ist, den er Denzel Washington spielt, ist Müllmann bei der Müllabfuhr. Kämpft dann dafür, dass auch Schwarze, also ist auch gewerkschaftlich so ein bisschen aktiv, kämpft dafür, dass Schwarze auch fahren dürfen. Die dürfen nämlich bisher nur hinten auf dem Müllwagen stehen und die Mülltonnen einsammeln. Und ja, hat eben eine Frau, die mit der seit irgendwie 18 Jahren oder so verheiratet ist, die wunderbar gespielt wird von Viola Davis. Sehr, sehr großartig auch. Ja, und tatsächlich geht's ihm, und die haben noch einen Sohn, und er hat noch einen Sohn aus erster Ehe, der aber auch nicht mehr da lebt, und hat noch einen Bruder mit einer geistigen Behinderung. Und das sind alles so Charaktere und einen guten Kumpel, der auch mit ihm zusammenarbeitet, die eben auftreten. Und im Prinzip, ja, führen die einfach Dialoge über ja ihren Alltag. Der Troy ist zum Beispiel mit der einfach super viel, der erzählt im Prinzip den ganzen Film über. Der hört einfach nicht auf zu reden. Und da gibt es natürlich bestimmte Konflikte einfach, ne? Die sind natürlich relativ arm und sind auch Schwarze. Und er war früher eben auch Sportler und musste aber dann ins Gefängnis und konnte deswegen nicht Profisportler werden, auch weil er zu der Zeit, als er irgendwie sehr gut war, einfach noch keine Schwarzen Baseball spielen durften in der Profiliga. Und sein Sohn will aber, spielt halt Football an der Highschool und kriegt ein Stipendium eigentlich für ein College. Das will er ihm aber verbieten, weil er sagt, ja, mit dem Sport, das ist alles nichts so, da kommst du eh nicht voran, man will dich da nicht haben als Schwarzen. So Themen werden da einfach behandelt und ja, aber da es auf dem Theaterstück basiert, im Prinzip spielt sich fast alles in dem kleinen Haus, was sie besitzen, beziehungsweise in dem Hinterhof ab. In dem Garten, ne? Das hat genau, man im Trailer gesehen, da ist ziemlich viel. Genau, und ja, geht fast 2,5 Stunden, ist trotzdem wahnsinnig spannend, einfach weil das so gut geschrieben ist. Die reden natürlich nicht komplett alltäglich, also jetzt nicht, dass sie irgendwie reden, als wären die von Shakespeare geschrieben, aber das ist schon sehr poetisch und sehr, naja, sehr gut geschrieben einfach, ne? Also nicht wie jetzt die einfachen Leute vielleicht immer reden würden, weil es sind halt, ja, also schon irgendwie so, ich habe das halt öfter irgendwie im Internet gelesen zum Film, so alltägliche Leute, die im Alltag irgendwie poetisch miteinander reden. Super okay. Also das fällt jetzt nicht so krass auf, dass man denkt, oh, das ist voll komisch, aber natürlich, wenn man einfach mal drüber nachdenkt, so reden Leute nicht unbedingt immer miteinander und immer ganz viel mit Metaphern und irgendwie so, ja. Aber wie gesagt, filmisch passiert da natürlich gar nicht so viel, weil es eben eine Theaterumsetzung ist. Die Schauspieler sind komplett überragend, so in eigentlich jeder Rolle, vor allen Dingen halt eben die Hauptrollen Denzel Washington und Viola Davis. Die haben das aber auch schon am Broadway gespielt als Theaterstück und sind dafür auch schon mit Preisen bedacht worden und haben beide auch ganz gute Chancen, einen Oscar zu gewinnen dafür. Wo ich auch sagen würde, verdient. Aber gut, ich habe jetzt natürlich zum Beispiel Manchester by the Sea nicht gesehen, weil das ja so der Gegenkandidat bei den männlichen, also am Sonntag ist ja auch die Oscar-Verleihung. Ja. Der Casey Affleck ist ja der andere hochgehandelte Kandidat. Ja, der ist halt auch schon der spielt halt auch saugeil in dem Film. Muss man schon sagen. Ja. Und die spielen, also du merkst halt auch den an, die kennen diese Rollen so. Und die kennen sie, also die haben auch zusammen diese Rollen schon gespielt, dieses Ehepaar. Das ist einfach wahnsinnig eingespielt und wirkt super krass. Ja, als ist da einfach so eine Beziehung da. Und das ist halt total geil. Und die Charaktere sind einfach sehr komplex. Viola Davis komischerweise als Nebendarstellerin nominiert, wird da auf jeden Fall auch gewinnen, weil, ja, das hat eigentlich eine Hauptrolle, so. Ja. Ja. Oh, gut, Oscars ist ja eigentlich, also da muss man jetzt nicht so viel drauf geben, aber weil es jetzt gerade vor der Tür steht, habe ich es irgendwie einfließen lassen. Ja. Aber da die Schauspieler eben so stark sind, kann ich den Film nur jedem ans Herz legen. Würde ich natürlich auch wieder darauf verweisen, den sollte man wahrscheinlich wirklich im Original gesehen haben. Weil da geht's nur um Dialoge und um Schauspiel, der die Dialoge rüberbringt. Und wenn du das dann, ja, in Übersetzung geht sicher einiges irgendwo verloren. Ja, davon. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, steht noch auf der To-Watch-List. Muss ich mich, glaube ich, nur ranhalten, weil ich weiß nicht, wie lange der noch läuft im UV. Der ist aber auch erst vor 8 Tagen angelaufen. Also ja, aber könnte man trotzdem, auch Glück haben vielleicht. Gut. Ah ja, und ist natürlich jetzt nicht unbedingt der krasseste Gute-Laune-Film. Ja gut, aber sei mal da so, sind wir ja eh nicht so Fan von. Ja, doch, kann ja, auch schon, gut aber sein. In den letzten 3 Wochen nicht, sag ich mal. Ja, ist halt nicht im Kino so stark da gewesen gerade. Wobei der Lego-Batman-Film soll sehr, sehr gut geworden sein wieder. Den würde ich auch eigentlich gerne gucken. Ja, würde ich eigentlich auch gerne gucken. Naja. Lego. Batman. Und du so? Ja, ich war im Urlaub. Unterwegs. Genau. Ja. Wir waren nochmal in im altbekannten München, kann man ja mittlerweile fast sagen. Mhm. Und es ist einfach immer noch eine sehr schöne Stadt. Also, das macht schon ordentlich Laune da. Und mittlerweile fühlt man sich tatsächlich irgendwie so ein bisschen heimisch sogar. Mhm. Und kennt halt auch schon ein bisschen alles so. Und ja, dann eigentlich mein Highlight der Reise war schon irgendwie der eine Tag, in dem wir zum Tegernsee, zum Hirschberg gefahren sind. Ja. Und ja, Hirschberg klingt erstmal nicht so spektakulär, ist halt ein 1670 Meter hoher Berg, glaube ich. King Galizien. Lauf ich ja zum Frühstück, gefühlt. Genau. Ja, und da haben wir uns gedacht, gehen wir da mal hoch. Dann habe ich meine Freundin eingepackt und überredet und sind losmarschiert. Ja, und es geht halt erstmal über so Forstweg, das ging eigentlich noch ganz gut, so hoch und dann so, ich sag mal, ja, die letzten 100 Höhenmeter, tatsächlich, das war ein bisschen blöd, am, ja, der Sonne abgewandten Seite des Bergs, in so einer Art, ja, ich würde schon sagen, fast so ein bisschen Klettersteig, aber ohne Sicherung, das war vielleicht das Problem. Okay. Und halt mit, es war halt Winter, also mit Schnee und Eis, also da waren so, also ein bisschen so Serpentinen hochgegangen, ziemlich steil, halt auf der einen Seite natürlich nichts zum Festhalten und ging halt direkt runter so. Und es waren so Drahtseile gespannt und waren halt drei Seile übereinander und du hast immer nur das oberste gesehen und die Rest waren unter Schnee und Eis. Ah, schön. Ja, und dann bist du halt da so hoch. Und ja, ich fand's halt mega geil, weil, also war halt echt so krass, ich bin so meinen ersten Berg bestiegen quasi. Ja, Sabrina musste ein bisschen kämpfen, war nicht so, also von der Kondition alles kein Problem, aber so mit Höhenangst und, also war ein bisschen, ja, wie soll man sagen, waren froh, als er oben war und dann noch froher, als wir wieder unten waren, weil du musstest, also konntest entweder denselben Weg zurück oder ja auch nur so Serpentinen, die aber auch mit Schnee und Eis, also die waren ein bisschen nicht ganz so steil, aber ja, auch nicht super gut zu gehen. Und wir haben halt den großen Fehler gemacht und haben tatsächlich das ein bisschen unterschätzt und hatten keine Stöcke so dabei und auch keine Steigeisen. Und also alle, die auch da waren, die hatten halt so, ja, so Steigeisen für die Schuhe, so Spike-Dinger. Ja. Damit wäre es wahrscheinlich gut gegangen. Aber wenn ihr dann irgendwie abgerutscht wärt, die hätten sicher auch erstmal niemanden verständigt, sondern erstmal an der Abrutschstelle gestanden und mit dem Kopf so geschüttelt. Ja, so. Ach, die Preisen. Selbst schuld. Ja, Mai, die Preisen. Das habt's jetzt davon. Das habt's okay. davon, die Preisen, ja. Ja, nee, war, also würde ich auf jeden Fall, wenn ich nochmal im Winter einen Berg erklimme, anders machen. Kann man ja auch in München beim DAV oder so einfach leihen, so ausrüsten. Ja. Brauchst du ja jetzt nicht irgendwie kaufen. Aber war halt schon saugeil, weil du stehst dann halt da so oben auf dem Berg und Die Freiheit, dann die Höhenluft. In der Jeva, in den Becks oder. Das ist ja, aber eher so nördlich. Da musst ja, du eher so ein Weißbier. Aber, ach so. Ja, und dann, du bist einfach frei. Nee, war tatsächlich saugeil. Okay. Hast du darüber eine Reportage geschrieben für so ein Männermagazin, wo es um, also nicht so ein, FHM oder so, sondern so ein Männer, die rausgehen und was erleben Magazin. Ach so, so quasi das. Das Pendant Beef. Zur Flow. Ach so, ich dachte das Pendant zu Beef. Ach so, ja, aber nur ja. Nicht mit Fleisch, sondern mit Berg. Berg. Nicht mit Fleischbergen, sondern mit richtigen Bergen. Nee, also okay, kann man sich jetzt natürlich lustig machen, wie man will. Aber war tatsächlich super geil. Es hat super krass Spaß gemacht. Nee, kann ich mir schon vorstellen. Und ich habe halt auch auf jeden Fall Bock, da noch höhere Sachen irgendwie zu erklimmen. Ich weiß nicht, ich habe da gerade irgendwie ja, so Bock auf. Da am Himalaya abrutscht, ne? Ich komme dich nicht holen. Junger Mann, das sage ich dir. Da kannst du anrufen, da gehe ich nicht ans Handy dran. Ja, aber meine Mama bestimmt. Naja, aber mal so Alpen, weiß nicht, da gibt's ja auch so, keine Ahnung, so 2600 oder so. Ja. 2,8, da kann man ja schon mal hochgehen. 2,8 ist aber schon rum. Da war Europameisterschaft. Ja, stimmt. Ich bin halt echt ein bisschen sehr auf Quatsch getrimmt. Quatsch getrimmt? Ja. Quatsch mit Versuch, Soße Sachen quasi. Sachen zu torpedieren so ein bisschen. Okay. Ja, und nicht ernst zu nehmen. Kann gerade nichts ernst nehmen, bin ich ganz ehrlich. Dann bist du ja ungefähr so wie der zweijährige Sohn, wo wir dann bei Freunden Hauptsache Alessio geht's gut. Ah. Aus irgendeinem Grund habe ich letztens mit jemandem über die Schulzeiten, das nur kurz einzuschmeißen, geredet. Und dann hat die gemeint, ja, wahrscheinlich nehmen jetzt die ganzen Leute das als Abi-Motto so. 13 Jahre Abi, aber Hauptsache Alessio geht's gut oder so. Fände ich nicht schlecht. Fände ich auch nicht schlecht. Ja. Sorry. kleines Kind. Ja, dann waren wir halt noch den zweiten Teil des Urlaubs, der dann sich nicht mehr so nach Urlaub angefühlt hat, muss ich sagen. Wegen dem Kind. Wegen dem Kind tatsächlich, echt? Ja. Weil, gut, wir waren halt dann da zu dritt als Gast quasi, weil der Mattes kam noch runter. Bei der Family mit dem zweijährigen Kind und noch dem, also die hatten da noch einen Hund und vier Katzen und dann war das Haushalt voll. Und zwei Schafe. Nee. Okay. Tatsächlich nicht. Ja. Ja, und das Kind war irgendwie, also natürlich auch lustig so und man hat dem auch irgendwie, also war, hat auch seine süßen Momente, aber war auch, auch echt ziemlich anstrengend, wenn du so ein Kind 24/7 um dich rum hast, muss ich feststellen. Ja, so. Ist der Job, den du nicht kündigen kannst. Ja, leider nicht. Eltern sein. Ja. Ja, gut, was soll man dazu sagen? Also. Was soll man dazu sagen? Kann man das Kind nicht mal schlagen? Gib das nicht mal Ruhe. Ob das Ruhe gibt, wenn ich das ein bisschen würg oder so? Ja, nee, ist ja ganz schön. Ich wollte dir nur, dass das ruhig ist. Ich wollte doch nur, dass das ruhig ist. Kannst ja nicht wissen, dass da was passiert, wenn man das Kind schüttelt. Ich hab das nur ein bisschen geschüttelt, weil das ja nicht aufgehört hat zu schreien. Klingt ein bisschen nach Richter Alexander Holt. Ja, wobei die Fälle waren eigentlich nie so ganz, oder? Da ging es nicht um so Kindsmord. Das ist schon aus der Realität gegriffen. Ach so. Ja, ich weiß nicht, ich hab's nicht so oft, nicht so oft mit Leuten zu tun, die ihr Kind abwürgt haben. Nee, aber wenn man dann mal so irgendwie nicht mal abends so irgendwie so ein langer Artikel auf die Kontis dazu kommen. Wie krass so jetzt. Kann ja auch von der Zeit wie sein. Wie krass, dass so gerade geswitcht ist von diesem Ruhrpott-Assi-Slang zu so. Ja, aber ist ja schon Realität und die armen Kinder und Eltern. Nein, und aber da tatsächlich, muss man ja auch mal. Es kommt ja schon vor, also das liest man dann meistens in der Zeitung, aber das kommt ja schon vor, dass Leute dann überfordert sind und nicht wissen mit ihrem Kind und das schütteln und dann das Kind irgendwann tot ist. Und dann liest du da lange drüber, wie konnte es dazu passieren, das hat ja keiner gewusst und keine Ahnung. Kann ich nachvollziehen, ich war schon seit nach drei Tagen völlig fertig und war nur immer mein Kind so. Ja. Oder vielleicht liegt es gerade da dran. Also, weißt du, wenn ich glaube, wenn es so dein Kind ist, dann ist die Hemmschwelle nochmal höher. So. Da habe ich übrigens, wenn wir eben gerade beim Thema sind, ich habe vor einer Zeit einen Blog gefunden, der heißt Dead and Buried. Also wie nicht tot und begraben, sondern Vater und begraben. Vater begraben. Ja, und da schreibt eigentlich auch einer so schon satirisch, warum seine Kinder scheiße sind die ganze Zeit und anstrengend so. Das ist ganz witzig. Also natürlich kommt er dann schon auch öfter zum Schluss, ja, aber trotzdem ist das wert. Aber der schreibt halt auch ganz offen, ist halt Kacke so. Ja. Warum will mein Kind den ganzen Tag nichts machen, bis dann, wenn ich sage, du musst jetzt schlafen gehen und dann hat auf einmal Interesse an allem so. So in die Richtung. Ist unterhaltsam, kann man durchaus mal gucken im Internet. Finde ich sehr lustig. Ja, ist tatsächlich. Also er schreibt jetzt auch nie so lang oder so. Ich finde ja, tatsächlich, so kurze, also lustige Blogs Storys, fühlt sich ja jetzt schon sowas an wie von vor 15 Jahren. Aber ein guter Blog, wo man einfach auch mal so rein, weißt du, da musst du auch nicht jeden Tag drauf gucken, sondern nach so irgendwie zwei Wochen fällt dir ein, ach, da könnte ich noch mal reingucken, hast gerade eine Viertelstunde Zeit und siehst, zwei, drei Sachen sind interessant, liest die und war ganz cool. Finde ich immer noch nicht schlecht. Ja, stimmt. Ja. Ja, gut. So viel und dann habe ich ja natürlich, ach scheiße, jetzt habe ich mir vergessen, den Namen rauszuschreiben. Ich wollte doch die Rubrik endlich aufleben lassen, Speisekarte. Ja, hast du jetzt eine fotografiert oder was? Nee, ich wollte im Internet gucken, aber ich habe jetzt gerade vergessen, wie, warte mal, Tanzmal oder so. Ich bin so leicht und schwebe quasi durch den Raum, man hört nicht, wie ich tanze, aber es sieht super aus. Ja. Liebe Zuhörer, eine ganz tolle Performance. Die Jury ist begeistert. Höchstnoten werden gezückt. Das könnte wunderbar sein. Das könnte sein. Ist das? Ich muss suchen. Scheiße. Kann das sein, dass das ist? Ich meine, das könnte sein. Ja. Ach, und jetzt, zwar, okay. Geh mal auf Fischer Stüberl Attel. Attel. Nee. Stüberl Attel. Ja, da haben wir. Ja. Genau, und da waren wir essen. Okay. Verrät's jetzt, bevor ich auf die Speisekarte gucke. Eigentlich wäre jetzt interessant. Ah, nee, wobei, ja. Nee. Was wäre interessant? was gut, so, aber. Soll ich sagen? Ja, das ist die Frage. War, aber ich sehe ja schon hier, TripAdvisor sagt Bravo. Von 24 Reisenden als ausgezeichnet, da brauche ich ja auf deine Meinung nicht zu vertrauen. Ja, eben. Also bitte. regionale Zutaten. Ja, wo finde ich denn jetzt eine Speisekarte? Ah, Speisekarte, wunderbar. Ah, gibt's gar nicht. Auch das ja. Warum kann man denn da jetzt nicht? Von unserer Wochenkarte. Bier. Sekt, Champagner, Aperitif. Ah, okay, das ist ja nur die Wochenkarte, ja. Ja. Los geht's. Ah, hier. Ah ja, genau. Okay. Ja, und zwar waren wir in Essen. Soll ich sagen, ob es gut war oder nicht? Nee, es war tatsächlich sehr gut. Sieht auf jeden Fall so aus, als wäre. Ist auch eine sehr, ich sag mal, schlank die Seite. Finde ich nicht schlecht für ein Restaurant. War auch eine sehr, also... War auch eine sehr schlank designte Bedienung am Start. Warst du bei Hooters? Nee, tatsächlich nicht. Die war schon ein zünftiges Madel. Okay. So. Nee, aber es war eine sehr schlank designte Speisekarte. So, okay. Also haptisch auch. Es war halt nur so ein dünnes... ein iPad? Dünnes iPad. Ein iPad Air. Gibt's das? Keine Ahnung. Ja, weiß nicht. Wir können ja mal ein bisschen stöbern in der Karte. Also wir müssen ja nicht alles nehmen, aber... Gut, natürlich so Vorspeisen, ich weiß nicht, meistens fehlt mir das Geld, um eine Vorspeise zu nehmen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir dann schon immer so ein bisschen... Sind auch so Sachen zur Vorspeisen gegrillt, also gut, nicht, dass wir jetzt Leute sind, die wenig essen, aber wer isst schon gegrillten Schafskäse zur Vorspeise und denkt danach, oh, jetzt hab mit Salat und oh, jetzt hab ich aber noch Hunger für so einen deftigen Hauptgang zu essen. Die Bayern, die können muss das. Muss ich aber wirklich sagen, so gegrillten Schafskäse finde ich nicht geil. Also schon, aber so, oh, als Vorspeise mit Salat... Ja, aber so Carpaccio vom bayerischen Rind mit Olivenöl und Parmesan. Kann man gut teilen. Könnte man also machen. Ne? Zum Beispiel. Ja. Aber ist nicht schlecht. Gut, ich muss sagen, ich habe mir noch nicht mal die Vorspeisen so richtig. Also ist halt nicht so mein Milieu. Ist halt jetzt auch, sagen wir mal, so leicht gehoben, aber klassisch. Garnelen. Ja. Jetzt habe ich aber schon den ersten Widerspruch gefunden. Und zwar. Meinst du regionale Zutaten regionale und Olivenöl und Parmesan auf dem Carpaccio? Und Weinbergschnecken. Wo sind denn, zeigen Sie mir bitte mal da unten am Chiemsee die Weinberge. Stimmt. Ja. Schnecken ist ja auch so ein bisschen, da kommt halt drauf an, wie sind sie angemacht. Hier steht älteste Art, weiß jetzt nicht, wie es ist, aber das lebt und fällt davon, weil eine Schnecke an und für sich schmeckt halt nach nichts. Ist wie so eine Muschel. Also, ein bisschen. Naja, Weinbergschnecken nochmal anders als Seeschnecken, aber trotzdem. Mhm. Ja. Toastecken mit Kräuter, Knoblauch. Ja, das hätte ich mir vielleicht sogar auch noch leisten können. Ja. Ja, Suppen, okay. Gut, also ich muss sagen, ich habe halt Fisch gegessen. Ja. Und der war sehr gut. Okay, fangfrischer Fisch. Darum soll jetzt zu geht's Forellenfilets auch so. Gehen? Da ist aber fast alles nur Forelle. Wobei, ja, ist so halt viele Fische regional. Wachsen in Bayern. Da gibt's halt nur den Forellenbaum. Ja, genau. Also ich habe... Finde ich dann aber auch okay. Ich habe von der Tageskarte was gegessen. Ah, okay. Und zwar eine ganze Forelle mit... was war das? Auch mit so Kräuterbutter und Kartoffeln und bisschen Tomate dabei, Salat. Wobei... mehr als schmeißen. Forellen sind so der Standard, den sie immer da haben, weil sie, glaube ich, selber irgendwie eine Forellenzucht haben, wenn ich das hier sehe. Sie haben aber auch noch andere Sachen. Richtig, was halt sich so fangen lässt. Und hier steht ja zum Beispiel auch Zander oder so. Ja, und Stier gab es da. Ja. Aber ich muss sagen, es war wirklich super, super lecker. Der Fisch war perfekt, wirklich. Ja. Also besser habe ich noch keinen Fisch gegessen im Restaurant. Super lecker. Ja. Und man muss auch immer sagen, ne, mit Salat und Fisch und Kartoffeln und bisschen Beilage und so, habe ich halt auch irgendwie 14,90 € bezahlt. Ja, die Preise sind total okay. Für eine ganze Forelle. Die Fischgerichte sind auch fast billiger als die Vorspeisen zum Teil. Ja. Also nicht ganz, aber... Da muss ich sagen, das war wirklich sehr, sehr, sehr preis-leistungsmäßig sehr gut. So. Hier ist was, über den Tellerrand geschaut, finde ich schon mal total scheiße. Wenn du so ein, warum so, das, ne? Also, warum musst du das so machen? Dann gibt's Couscous, Royal mit Gemüse, Lamm und Hähnchenspießen mit Harissa-Joghurt und Dips. Habe ich aber auch nicht ganz verstanden. Irgendwie gibt es da im Obergeschoss ist irgendein indisches Restaurant. Ah, okay. Aber raff ich auch nicht, weil eigentlich... Weil sonst ist halt Landhausküche vegetarisch, Forellen, also so Fisch auch klasse, irgendwie mit ein paar Kartoffeln und Salaten. Ja, so Müllerinnenart und so. Und dann noch ein Ding weiß-blaue Lebenskunst. Warum machst du dann so einen Kack? Also Kack, ne? Ich habe heute Mittag noch Couscous gegessen. Ich esse ja super gern Couscous. Ja, aber das passt ja überhaupt nicht ins Konzept. Rein. So. Ja. Das ist mehr... Haben wir noch was gefunden an der Karte, wo man meckern könnte? Ja, weiß ich nicht. Ja, finde ich auch immer schwierig. Und dann so weil, über den Tellerrand geschaut. Weil eigentlich, finde ich, ist auch der Stil von dem Haus war auch super gut so. Mhm. Also alles halt dieses, so ein bisschen, ja gut, meint man zwar nicht so ein Fischrestaurant in Bayern, aber alles so ein bisschen bayerisch, aber doch, bayerisch-rustikal, aber doch irgendwie mit diesem Fisch und so. Alles super gut gemacht, ja, aber dann irgendwie da oben drüber noch so ein indisches Restaurant ist, habe ich überhaupt nicht gerafft. Warum? So, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. So. Übrigens, das Regulasch, glaube ich, hatte der Flur, das war auch sehr gut. Ja, liest sich auch geil. Ja. Also tatsächlich so, die Sachen sind auch echt vom Preis her super krass. Ja, okay, das fand ich auch, nämlich, weil ich finde in Trier, also, ich sag mal so, für das Niveau, was du da bekommen hast, zu dem Preis, also, da würdest du in Trier locker 5 Euro mehr zahlen. Ja, aber das Thema hat man halt auch schon mal. In Trier ist in der essen Hinsicht gehen so, sau teuer, so, gell? Also ja, so ein bisschen, so anständig essen gehen, ohne irgendwo jetzt so ganz kackigen Standard oder so, also, weißt du, das ist schwierig. Und kostet dann, also da muss schon so ein bisschen, oder was heißt schwierig, aber sowas war halt schwachen Sinn so. Ja. Als Beispiel. Anders ja, natürlich find, schon nochmal, aber ja, ich find, das ging in so eine Richtung, wo du mal einen ordentlichen Braten essen konntest mit 2 Klößen oder was, oder Kartoffeln, als Wochengericht jetzt, das war ja nicht fest auf der Karte, so. Jo, das hat dann auch 13, 14 Euro gekostet, sowas. Ja. Aber wo gehst du das sonst hier essen? Ja, eben. Eben. Ich finde auch, das habe ich auch wieder in der Woche Bayern gemerkt, die haben einfach einen besseren Bezug zu Essen und zur Esskultur. Also das ist einfach, da gehst du halt irgendwie, gut, ich habe jetzt irgendwie super viel Fleisch gegessen, weil ich eigentlich nicht wollte, aber gibt's halt nur, da gehst du halt zum Metzger, da kriegst du schon mal richtig geile Sachen, auch so Aufschnitt, so Bratenaufschnitt und so Zeug. Dann das ist aber super hier auch. Ja, aber irgendwie anders. Ich weiß nicht. Ganz im Ernst, so, dann waren wir ich will jetzt da nicht so krass reinkriegen, aber kann das nicht vielleicht auch ganz viel damit zusammenhängen, dass du im Urlaub warst und selber einfach da anders drauf geguckt hast und das anders wahrnimmst? Also mal davon abgesehen, dass das in München natürlich eh nochmal ganz anders sein wird als in Trier. Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, einfach weil das ne andere... Naja, vom ja, aber da hat zum Beispiel auch noch so jedes zweite Dorf seinen eigenen Bäcker, der selbst backt. So, das gibt es halt hier nicht. So. Ja, das stimmt. Das ist ein Problem hier, ja. Richtig, das ist... Ja, und auch noch die Metzger, die selbst schlachten, so, das hast du ja hast, auch nicht überall noch. Ja, und die haben halt dann ja meistens mindestens 3, 4, 5 Jahre. Dann war drei Dörfer weiter, war halt irgendwie noch so eine kleine Käserei, da hast du halt dann im Dorfladen Käse von gekriegt, für einen annehmbaren Preis, nicht halt irgendwie Kilo 300 Euro oder so. Also ich weiß nicht, das ist halt irgendwie schon ein bisschen anders. Ja, und dann hast du halt natürlich auch noch die ganze Zeit geiles Bier. Ja, gut, dafür hast du hier geilen Wein. Ja, stimmt. Das weißt du ja auch selber. Ja, nee, ich will auch gar nicht so haten. Nee, aber, ich weiß schon, was du meinst. So, ich frage mich das halt auch immer nur selber. So nimmt man das halt einfach irgendwie krasser wahr. Weil man im Urlaub ist, ja. Weil zum Beispiel, du nimmst ja auch in Spanien war irgendwie, oh, da hier gibt's so ein kleines Weingut. Und so. Die Spanier trinken überhaupt keinen Wein. In Spanien würden irgendwie, die trinken alle nur Bier so. Da trinkt kein Mensch spanischen Wein. Ja. Im Verhältnis jetzt natürlich. Ist jetzt natürlich sehr ein bisschen überzogen. So, aber wenn man da ist, denkt man auch schön hier mit dem Wein und auch so ein lecker so kleine Bodega. Trinkt man da noch ein Vino. Ja, der Spanier macht das nicht. Die saufen San Miguel und Saga. Nee, das sagt recht den Portugiesen. Estrella. Ja, so. Also ist mal überzogen. Ich weiß nicht, ich glaube, man nimmt einfach bestimmte Sachen, wenn man im so Urlaubsmodus ist, so ganz krass anders wahr. Ja, stimmt schon. Kommt wahrscheinlich auch dazu, aber mir gefällt ja auch, ich sag mal, also Bayern so von der, gefällt mir schon ganz gut, wenn halt diese CDU, CSU... Ich wollte gerade sagen, irgendwas muss halt im Essen drin sein, wenn es die Leute dazu bringt, CSU zu wählen. Ja, deswegen, also irgendwie läuft man dann da so ein bisschen dagegen. Ja. Ich weiß nicht. Das komische Mia Samia Scheiß da. Gut, aber hast du ja in Trier auch. Ich glaube, wenn man noch eine Region hat in Deutschland, die genauso komischen Regionalpatriotismus hat wie die Bayern, dann ist doch hier, oder? An der Mosel. Ah, ich glaube, das hast du in einem gewissen Maße überall. Auf so eine unterschiedliche Art und Weise halt. Also, weil Saarländer haben das ja auch ganz krass, aber auf so eine komisch gesellige, mir Saarländer schwätzen und essen Leona Art und Weise, oder? Auch ganz greilig. Ist aber doch wirklich so. Also ja, stimmt. Saarländer fangen ja auch sofort mit Saarländern an, auf Saarländisch zu sprechen. Da können die sich in Simbabwe begegnen, ne? Sofort. Ei, guckst mal hier, kommst mal auf ein Kaffeestückchen vorbei. Ja, das ist ja eher, also, das ist schon eher fast wieder Richtung Schwäbisch. Ja, oder? Das ist alles selber, oder? Ja. Weil, ja, da würden die jetzt von allen Seiten welche auf den Deckel geben. Also, Leute, ja. Aber ich war ja auch sehr pikiert, als mal jemand gesagt hat, Trier liegt in der Pfalz. Ja, eben. Ja, gut. Aber so ein bisschen gehört das halt dazu. Ich möchte übrigens noch kurz darauf verweisen, House Drink, Hugo, Aperol Spritz und Ramazzotti Rosato. Warum? Nun mal dazu. Keine Ahnung, da würde ich lieber den Cremant de Loire holen. Nehmen. Ja. Probieren. Jo. Ja. Aber kostet die Flasche auch nur 33 Euro. Ja gut, okay, aber für ein für eine 0,75er Flasche im Restaurant, ist das jetzt nicht. Restaurant, das geht runter. Das, ja. Durch 7 geteilt sind das pro Glas, ja gut, 4,50. Aber das ist jetzt für ein Glas Cremant jetzt. Ist schon auch nicht so viel. Wenn er gut ist. Wenn du jetzt bedenkst, dass auf dem Oktoberfest eine Flasche unseres Weißburgunders 38 Euro kostet und der kostet bei uns im Verkauf 8, ist die Gewinnspanne relativ gut. Ja. Würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Was auch übrigens sehr gut war, war diese Podcast-Folge. Auf jeden Fall. Oder wolltest du noch was sagen? Ja, ich habe jetzt nur gedacht, ich will nochmal den Elbling-Cremant von Stefan Steinmetz hervorheben. Ja. Den finde ich nämlich einfach immer noch so geil. Keine Ahnung, ich trinke den. Der ist einfach geil. Ich finde den geil. Und der kostet, ist auch bezahlbar, finde ich. Auch also wenn ihr irgendwo... 15 Euro oder so. 10. 10? 10? 10? So günstig. Ja. Krass. Der ist richtig gut. So. Also kauft den, wenn ihr Cremant kaufen wollt. So. Wenn es mal kein Whisky gibt, kauft Elbling Cremant. Zum Beispiel. Alles klar. Jetzt ist hier irgendwo was über uns umgefallen. Bevor uns die Decke auf den Kopf fällt. Fallen wir lieber euch auf den Kopf und fallen nächste Woche wieder ein. Wie die Hunden. Wie die Hunden. Und machen wir es jetzt, wir gucken mal, ob wir eine geile Speisekarte aufgetrieben. Man kann auch gerne uns Speisekarten einsenden. Ja, schickt mal eine Speisekarte. Oder ein Restaurant-Tipp. Also, ja, wie hieß sonst das suchen eigentlich? Wir einfach wahllos einem Internet. Fischerstübel Atte hieß, glaube ich. Ja. Ja, finde ich. Ich setze mir einen Link. Ja, nur, dass auch die Hörer wissen, was abgeht. Ja, haben wir, glaube ich, 10-mal erwähnt. Gut. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.